Fokus. Einführung in dieses Wiki. Wer mit zeitgenössischer Kunst oder der Kunst überhaupt bisher persönlich nicht wirklich etwas zu tun gehabt hat, für den würde diese Seite mit dem Titel Art Trash, keine Revolte, wahrscheinlich nicht ganz die richtige sein können. Zu sehr geht Schneider hier auf seine Werkschau ein, als dass das einem wenig kunstinteressierten Menschen wirklich Freude bereiten können wird. Vielleicht möchte aber so jemand dennoch eine Zeit lang hier verweilen. Dies hier ist ein Portal, welches als ein einfacher Zugang zu seinen Werken fungiert. Es wäre zudem als eine erste Einführung in seinen Karteikasten für jene gedacht, welchen er und sein Werk bisher noch nicht vertraut sind. Er hat diese Kartei schlicht Baukasten genannt. Der Baukasten besteht aus einzelnen Textsammlungen in Form von Wikis. Diese Wikis können als Beschreibung seines Wirkens verstanden werden. Das auf diesen benannte hat Schneider einmal so dargestellt, damit er über sein Kunstschaffen informieren kann. Zu diesem Zweck hat er diese Sachen dann auch online gestellt und hier geteilt. Das Wiki, Art Trash, keine Revolte, ist unterdessen als kleine Kopfseite dieses Karteikastens zu verstehen. Für es hat er zeitweise schon Werbung geschalten. Von hier aus können Sie eine ganze Sammlung an Internetseiten auffinden, welche in Zusammenhang mit seinem Werk stehen. Das hier ist ein Zugang zu seinem gesamten Fundus. Dieser soll ein Buch für alles sein, wie er es selbst schon bisweilen genannt hat. Er betreibt mit diesem Fundus seine eigentlich autodidaktische Ausbildung live im Internet bei einer Erstellung dieser Dinge. Matthias Schneider hat es sich erhofft, dass sein Projekt, welches auch schon als Big Girls Art Service bezeichnet worden ist, so etwas an Zuspruch bei Außenstehenden erfahren wird.